Am 15. Juni kritisierte der zentrale Leitungsrat der Partei der Avantgardisten Indonesiens in seiner Erklärung vom 15. Juni die Entführung der TVRK-Bürger durch das südkoreanische Regime.